Live 4. Good evening, ladies and gentlemen. Hallo, herzlich willkommen hier zu 1Live 4 mit mir, Klaus 4. Innerhalb der nächsten 3 Stunden Musik sollen sich nach meinem festen Willen unter anderem Tracks einfinden der britischen Band Temples, der Berliner Band Japanik, der Britin mit Wohnsitz in Berlin Planning to Rock. Einiges mehr. Natürlich beginnen würde ich gerne mit einem wirklich großartigen Sampler. Wie könnte man den umschreiben? Vielleicht mit allem, was so Future betrifft. Future Bass Musik, House, Drum and Bass, Garage Musik, viele vertrackte Tracks. Nicht nur von Leuten aus Großbritannien, sondern es sind Russen, Kubaner, Südafrikaner, Kanadier, viele Nationalitäten vertreten. Nasty Rips and Shifting Peaks Volume 3, so heißt diese Compilation, auf der unter anderem auch Om Unit und Trevino alias Marcus Intellex vertreten sind. Aber bevor ich hier jetzt 45 weitere Namen in den Raum werfe, starten wir das Ganze doch einfach mit einem Beitrag von Sly One, der heißt Come to Mine. Wahoo! Wahoo! Wahoo! Wahoo!

Ganz kurz mal zwischendurch, wir sind hier bei 1Live4. Musik hier von einem dänischen Künstler. Manchmal im Laufe der vergangenen Jahre, seit ich ihn kenne, verrennt er sich. War aber schon immer jemand, der die Bassmusik, UK-Bassmusik, gut im Auge hatte, ohne sie 1:1 kopieren zu wollen. Stichwort Dubstep. Ich mag ihn eigentlich. Away ist sein neues Album, wieder mit großartigen Exponaten. Ein Track ist mir besonders aufgefallen. Dieser hier, der heißt A Fall von Rum Pistol aus seinem Album Away. Davor habe ich einen Sampler gespielt. Mit einem Sampler hatte ich das Ganze ja schon aufgemacht. Dieser heißt Studio Rockers at the Controls, Level 2 Studio Rockers, ein britisches Label. Auf dieser Compilation Bass Music von verschiedenen britischen Artists. Die meisten von ihnen relativ unbekannt. Derjenige, den ich spielte, EVM, also EVM. Immer mehr Künstler neigen zu dieser Buchstabengeschichte, zu dieser Kürzelgeschichte. Manchmal komme ich mir hier schon vor wie in einem Chemie- oder Physikseminar, wo ich eigentlich, weiß Gott, nicht hingehöre. Aber ich gebe mein Bestes. EVM 128, also wie H2O, so ähnlich zumindest, ist ein Londoner Produzent, der mir letztens schon mit einer großartigen Garage-Nummer auffiel im LB Remix. Er hier bei den Studio Rockers ebenfalls mit an Bord. Danach Rum Pistol und hier ein Titel aus dem kommenden Album des ehemaligen Dubsteppers Headhunter, der sich seit geraumer Zeit schon Edison Groove nennt und als genau solcher in Kürze sein neues Album veröffentlichen wird, Presents James Grief, so heißt es. Like you always do. Pick me up. me out like you always do. Baby, that's just you. And baby, that's just you. Oh. 1 Live 4. An dieser Hand, ich sag gleich noch zwei, drei Sätze mehr zu den Tracks, hat der unverzichtbare Om Unit seine Hand als Remixer. Davor haben wir eine Chicago-Affäre gehört, zu der ich gleich auch noch was sage. Hier geht's ganz kurz mal eben nach Australien. Zu This One und mit an Bord hat er Alo Black. This is me, I be your mic wrong. Yeah, lyrics for your mom. Poet for the deaf, dumb and blind. This is me, I be on my grizzly. Suckers ask, who is he? Quiet please, Alo Black is busy. This is me, A-L-O-E, worse than the P-L-O. He bomb on the industry, mayhem and misery. This is me, this is who? Definitely this ain't you. Many try but only few do it the way I know do. This is that, murder the aristocrat. Let me go triple black. Watch who I end up throwing missiles at. This is he, Alo with a crooked grin. Not regretting any sin I ever committed for a friend. No, this is who they don't want you listening to. Because he might make it you think differently. Alo Black, this is me. This is a bullet for my enemies. Loaded up and cocked back. Aim at the top cats, top hats. This is me, I be on my everyday. Steady on my everyday. I be on my everyday. This is me, I be on my everyday. Steady on my everyday. I be on my everyday. This is me, I be on my everyday. Steady on my everyday. I be on my everyday. This is me, I be on my everyday. Steady on my steady on my steady on my everyday. This is me, master of my own domain. I be cooking your brain like cooking cocaine. This is me, king of my castle, benevolent asshole. You could be my vassal. This is me, this is who I am. Alo Black, the man in the myth, the plan is a shift, yeah. This could be my manifesto to the system, calling for compassionate capitalism. This is me, this is my Sam Cooke, my Bob Dylan. My little change is gonna come, God willing. This is what it look like when everything look right. And if the sound tight, thank this for the sound, thank you, this. Making up history, this is it, MJ. Old blue eyes say do it my way. This is me, this would be the realness. This is not a trial run, drill, a field test, so feel this. This is me, I be on my everyday. Steady on my everyday, I be on my everyday. This is me, I be on my everyday. Steady on my everyday, I be on my everyday. This is me, I be on my everyday. Steady on my everyday, I be on my everyday. This is me, I be on my everyday. Steady on my steady on my steady on my everyday. I am an American nightmare. Black with a degree and a couple of ideas. Not your average stat. When they twist the facts up about how we wild, all we do is act up. I am on my grind more so than before, so no surprise I am aiming at the torso of the political and social paradigm. It's time to slaughter all the swine. And I'm talking about the lobbyists and dirty politicians, yeah. Corporate executives pushing for globalism, who need to extend the vision and focus on the people. Otherwise the whole of the enterprise is evil. Like Monsanto and a handful of others, Goldman Sachs, Chase, Manhattan, Lehman Brothers. Death to the salesman, live long the farmer. If you don't agree, invest in body armor. This is me, I be on my everyday. Steady on my everyday, I be on my everyday. This is me, I be on my everyday. Steady on my everyday, I be on my everyday. This is me, I be on my everyday. Steady on my everyday, I be on my everyday. This is me, I be on my everyday. Steady on my steady on my steady on my everyday. Wir sind hier bei 1Live4. An dieser Stelle mache ich mal einen ganz kleinen Break, nachdem wir einen Mann aus der Manchester Area, der Manchester, dem Manchester Gebiet, so sollte ich besser sagen, gehört haben. Illums4 nennt sich dieser Produzent, dieser männliche Produzent, der zum Teil ausgesprochen verdreht denkt, sodass es schwierig ist, ihm teilweise auf den Titeln seines neuen Albums Ghosts of the Then and Now zu folgen. Also Geister von damals und Geister von heute. Zum Glück hatte er hier und da eine weibliche Stimme, die gehört Shadowbox, mit dabei, die aus der ganzen Sache, zumindest im gerade gehörten Fall, so einen wunderbaren Hybriden aus Techno, Hip-Hop, R&B zaubert, wie wir das hier gerade gehört haben. Davor einer meiner liebsten Australier, der lange Jahre verschollen war, zumindest außerhalb sich meines Radars befand, This One, macht großartige Tracks, hat jetzt eine neue EP in der Röhre, die ich letztens sündhaft früh gespielt habe. Sie erscheint erst in 10 Tagen, Everyday Grind, so heißt seine EP, auf der auch die Warrior Queen mit einem eher Reggae betonten Titel zu hören ist. Wir haben This One eben gehört, zusammen mit Alo Black aus der Everyday Grind EP. Und davor habe ich einen Mann aus Spanien gespielt. Ich hatte noch nie zuvor von ihm gehört. Auch er jemand, der sich gerne in den Nischen zwischen, sagen wir einfach mal, Dubstep, Drum and Bass, Footwork herumtreibt. Er kommt aus Madrid, nennt sich Strand. Bankstars Paradise nennt er seine EP, auf der es im Grunde, zumindest von der Titelgebung, sehr politisch zugeht. Es ist eine EP gegen das Wesen, gegen das Treiben der Banken. Ain't nothing but a bee thing, so heißt der Titel, den ich gespielt habe. Und der kam entsprechend, ich hatte das auch gesagt, im Omunit Remix. Ich weiß, es ist immer ein bisschen strapaziös, jetzt 11 oder 17 Titel, die ich hier in einer Linie gegebenenfalls gespielt habe, so rückwärts abzumoderieren. Aber erstens waren es nicht so viele und zweitens bin ich auch wirklich gleich durch. Möchte aber noch erwähnen, dass ich davor einen Track gespielt habe, ich nannte ihn eine Chicago-Affäre und dabei bleibe ich jetzt einfach auch mal, das sind mehrere Leute hier beteiligt, unter anderem DJ Rashid, der zuletzt auf dem Hyperdub-Label eine großartige, sehr soulige Footwork-Platte veröffentlicht hat, zusammen mit Moon Doctor und Fresh Till Death. Diese drei Einheiten haben ein Album veröffentlicht, das deutliche Spuren von Chicago Footwork natürlich trägt. Und das heißt, wir sind hier wieder beim Buchstabensalat, wieder gewissermaßen im Chemieseminar WTF. Das kann ich mir aber noch herleiten. Das müsste eigentlich heißen What the Fuck. Da haben wir es auch schon. Und es geht weiter mit einer Baltimore-Band, ich fasse mich kurz, Floral Fauna. We'll be right back. 4. Ich habe mich an dieser Stelle für die gerade oder geradere Version entschieden. Ich wollte es aus irgendwelchen Gründen nicht zu verdreht machen, denn das Original ist auf allerdings sehr angenehme Art und Weise verdreht und ich bin mir absolut sicher, dass wir es an anderer Stelle, vielleicht sogar heute Nacht, noch hören werden. Wovon rede ich? Von einer Baltimore-Band, die sich im wahrsten Sinne des Wortes auf der Straße kennengelernt hat. Floral Fauna besteht im Kern auch nur aus zwei Leuten. Wenn jetzt aber Live-Auftritte kommen, dann werden das mehr sein. Unter anderem wird auch der DJ Kevin Jost, dessen Remix wir hier gerade vom Titel Visions gehört haben, mit dabei sein. Und wenn mir das schon so liebevoll beschrieben wird hier in einem Beiblatt, möchte ich das auch sehr gerne weitergeben. Die Tatsache nämlich, dass am Freitag, den 14. Februar, Floral Fauna in der örtlichen Otto Bar in Baltimore spielen werden. Eine großartige Band, den spiele ich noch. Visions im Original. Hat mich so ein bisschen an Night Jewel erinnert. So total laid back gespielter Funk Soul. Ziemlich cool mit E-Piano. Aber hier, wie gesagt, gerade im Kevin Jost Remix gespielt. Ich schau mal auf die Uhr. Wir haben noch 8 Minuten. Ich würde gerne weitermachen mit einer Band aus Österreich, aus dem Land der Dschungelprinzessin Larissa. Also denkt bloß nicht, ich wäre da nicht auf dem Laufenden. Natürlich, ich habe nicht für sie angerufen, aber sie hat natürlich alle meine Sympathien. Ich will aber nicht sie spielen, sondern die Gruppe Bo Candy and His Broken Heart. Es sind in letzter Zeit irgendwie Unmengen an Bands aus Österreich, Schweiz, Portugal, Slowenien mir in die Hand gefallen. Und bitte glaubt mir, lange nicht alles ist gut, aber die sind mir richtig aufgefallen. So Riffrock der Marke Rolling Stone. Sounds, aber mit Grooves, die man mit etwas Fantasie zumindest so in den DFA, LCD Sound System Kosmos denken könnte, wenn man denn wollte. Ich finde das sehr ungewöhnlich. Und nun, zufällig zeigt sich, dass ausgerechnet diese Band, Bo Candy and His Broken Hearts, derzeit mit auf Tournee geht, wenn die Berliner Band Japanik ihr neues Album vorstellen wird. Das gilt auch für den kommenden Mittwoch. Da gastieren beide Bands in Köln, also hier im Sektor, im Gebäude 9. Japanik hören wir noch. Hier ist zunächst Bo Candy and His Broken Hearts, Musik aus dem Album Flowers Must Fade. Frown. If she is a fool. Serie. Ein ganz klein wenig hatte ich eben noch Musik aus der neuen Single. Wir haben sie nicht in Gänze gehört. Red Eyes heißt sie, diese Single der amerikanischen Band The War on Drugs, gespielt. Das Album wird in Kürze erscheinen. Ich möchte weitermachen mit einem absoluten Lieblingsalbum von mir im Monat Januar 2014, den wir ja soeben durchlebt haben. Fürchterliche Formulierung. Ich nehme sie aber jetzt nicht zurück. Damien Jurado ist dafür verantwortlich. Brothers and Sisters of the Eternal Sun ist ein Album, das ihn wirklich zeigt. Karg, intim, an der akustischen Gitarre einerseits, am einen Ende der brennenden Kerze gewissermaßen, am anderen sind das durchaus rockige Tracks, die so hermetisch, übertrieben, obsessiv teilweise schon betrieben werden. Insbesondere ins Auge gefallen ist mir da der Titel Silver Donner mit einer unfassbaren, ich zumindest finde sie unfassbar, mit einer unfassbaren Percussion-Orgie, wenn man so will, die diesen Track immer und immer wieder nach vorne treibt. Damien Jurado, damit geht's hier weiter. Wir sind hier bei 1Live 4, während im Hintergrund ein etwas längerer Track anrollt von dem englisch-französischen Duo LAMP, also Lamp Love the Love nämlich. Ganz kurz der Hinweis, wir haben gerade zwei psychedelic-orientierte Bands gehört, zu denen ich gleich vielleicht noch zwei, drei Sätze mehr sagen werde. Ein kurzes Piece der Brooklyn-Band Quilt, deren Album Held in Splendor Ende des Monats erscheinen wird, aber es passte gerade so gut, weil ich davor die möglicherweise absolute Knallerplatte dieses Monats Februar gespielt habe. Sun Structures heißt sie, kommt von der britischen Band Temples. Der Titeltrack war es, den ich aus diesem Album gespielt habe, das im Übrigen jetzt am Freitag offiziell veröffentlicht wird. seemed to be tongues of fire that separated and came to rest on each of them. All of them were filled with the Holy Spirit and began to speak in other tongues as the Spirit enabled them. Wir sind hier bei 1Live4. Dieser Mann gehört gewissermaßen zum alten Adel seiner Heimatstadt Detroit in den USA. Sein Name ist Terrence Parker. Er hat jetzt soeben sein insgesamt drittes Album veröffentlicht. Das klingt nicht viel, bitte lasst euch nicht täuschen. Der Mann ist durch Dutzende, wenn nicht sogar Hunderte von sogenannten Zwölfern gegangen. Und wenn ich dieses Album zum Maßstab nehme, Live on the Back 9, dann kann man nur das Beste über ihn berichten. Die Art und Weise, wie er mit wenigen Mitteln seine Tracks hoch und höher schraubt, higher gewissermaßen, finde ich fulminant. Das ist ein so animierendes Album. Ich überlege ernsthaft, vielleicht noch einen zweiten Titel aus Live on the Back Nine, so heißt das, im Laufe dieser Nacht zu spielen. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Terrence Parker. Ich möchte weitermachen, vielleicht zwei Minuten mit leicht verstörenden Sounds. Ja, sie sind wieder verstörend, nachdem man das letzte Album zumindest phasenweise ja schon fast im Daytime-Programm diverser Radiostationen hätte spielen können. Ich rede vom neuen Album des amerikanischen Duos Shushu. Angel Guts Red Classroom heißt es und ist diesmal extremst minimal geraten. 1 Live 4, der gerade gehörte Artist, Producer, kommt aus Georgien. Er nennt sich, bin mir da nicht bezüglich der Aussprache ganz sicher, wahlweise Gacha oder aber auch Gacha. Was gemeint ist, dürfte klar sein, G-A-C-H-A. When the Watchman Saw the Light ist seine EP, die vor wenigen Tagen erschienen ist, Ende Januar. Mit stolzen 6 Titeln besetzt, 2 davon vokalisiert, was nichts daran ändert, dass seine Politik Ambient heißt, also sehr rauschige, plüschige Sounds, teilweise eben mit der Sängerin, ich glaube es ist eine Landsfrau von ihm, Nathalie Deritze heißt sie, sie lebt in Berlin, nennt sich wahlweise auch TBA, hat unter eigenem Namen auch schon auf dem reizenden Berliner Label Monika Enterprise veröffentlicht. Wir aber sind hier bei, jetzt bleibe ich einfach mal bei Gacha und einem seiner Titel hier von dieser EP, der mir besonders gut gefällt, auch wenn es stimmlich schweigsam zugeht. Davor haben wir Shu Shu gehört. Das ist wirklich ein Album, das ist so, ich glaube, wenn man Zustände besonders beengend, angsteinflößend nennt und so ausweglos, spricht man schon mal in Anlehnung an den Schriftsteller Franz Kafka von einer kafkaesken Situation. Stellt euch vor, ihr seid eine Maus in einem Raum, in dem es wirklich nur ein Loch gibt, durch das ihr fliehen oder in das hinein ihr fliehen könntet. Und exakt vor diesem Loch sitzt niemand anderes als eine Katze. Das zum Beispiel wäre eine kafkaeske Situation. Und genau solche Situationen erleben wir ein ums andere Mal auf dem neuen Album von Shu Shu. Das mag nicht immer betörend und schon gar nicht schön sein, aber einige von euch werden ganz sicherlich wissen, dass da sehr wohl der Musik von Jamie Stewart eine Faszination innewohnt mit seiner ganzen Verzweiflung, dieser Stimme, die immer am seidenen Faden hängt und so unglaubliche Stimmungen zu transportieren weiß, ohne dass man vielleicht auch den Texten Wort für Wort folgen muss, man fühlt es. Schuh, schuh. Dann erlaubt vielleicht noch ein, zwei Sätze zu diesen Temples. Die kommen aus einer britischen Kleinstadt. Ich muss das dringend mal eruieren. Seht ihr, es raschelt hier ein bisschen Kettering. Ich habe bei anderer Gelegenheit irgendwas mit Ketka oder so gesagt. Das ist natürlich völlig falsch. Kettering heißt dieser kleine Ort, eine vierköpfige Band, die sich dem Psychedelic Pop verschrieben hat, die aber ihre Titel auf Sun Structures, dem Debütalbum der vier, das jetzt Ende der Woche erscheinen wird, die ihre Titel auszustatten weiß mit wirklich grandiosen so Eintonfolgen, die gewissermaßen das Thema, den Reigen eröffnen, dem Stück immer schon zu Beginn ein klares, melodisches, kommerzielles, kann man ruhig sagen, Gesicht geben. Aber im Verlauf der Songs ist die Gruppe durchaus in der Lage, auch mal so die Vertiefung zu suchen, die Improvisation, den verdrehten Sound. Das ist der berühmte Traum, der wahr geworden ist. Ein unglaublich tolles Album von Temples, dieser Band, die ich ja im letzten Jahr schon sehr, sehr häufig mit ihren Singles gespielt habe. Und ich muss gestehen, die 12 Tracks dieses Albums enttäuschen mich nicht. Ich finde das hammermäßig. Sie kleiden sich gut, so diese Paisley-Stoffe. Sie sehen gut aus, tragen die richtigen Frisuren. Einer von ihnen hat ja diese frappierende Ähnlichkeit mit Mark Bolan. Also das ist alles sehr in Style. Was ich deshalb erwähne, weil Temples eine Band sind, die aus meiner ganz persönlichen Sicht dem diesjährigen Eurosonic Festival gut zu Gesicht gestanden hätten. Leider waren sie bereits im letzten Jahr dort zu Gast und sind kaum wahrgenommen worden. Die Psych-Bands in diesem Jahr, da erinnere ich mich an eine belgische Band. Sowas darf man einfach nicht tun. Ich werde die hier bei Zeiten auch mal mitbringen mit ihrer Platte. Die waren nicht schlecht. Aber du kannst doch verdammt nochmal, wenn du eine solche Musik spielst, nicht mit Polohemden auf die Bühne gehen und mit Klamotten, wo alle Leute denken, ja sag mal, kommen die gerade aus der benachbarten Billardkneipe oder wollen die da reingehen? Also sowas, sorry, ich laufe selber schon mal rum wie ein Schlunz, aber ich muss ja auch nicht irgendwie auf einer Bühne mich bewegen. Ich finde schon, wenn man sich einer solchen Musik verschrieben hat, so ein bisschen Style kann am Ende des Tages nicht schaden. Und den haben Temples obendrauf. Hier machen wir jetzt weiter mit dem polnischen Produzenten Blossom. لاقي أبغى مقال نيتار باتون شغيبون دايق أنتني قلوة قدا خيال لاني مالي خيال لاني مالي خيال لا شغيبون دا شغيبون زرقي دا ريغي مران نيتار تقوت رورو تان الدنيا سلا خراتا 1-3-4, Ladies and Gentlemen, mit dieser Nummer rollen wir gewissermaßen auf Mitternacht zu. Gleich die Infos, dann geht's hier weiter mit dieser Sendung im Hintergrund und gleich auch wieder vorne zu hören. Ray Kuda und Ali Faka Touré, Aufnahme, die gut und gerne 20 Jahre auf dem Buckel hat. Davor habe ich einen Track aus dem brandneuen Album der Tuareg-Band Tinariven gespielt. Dieses Album erscheint Ende dieser Woche und heißt MR. Bis gleich. Okay, bevor ich weitermache, erlaubt bitte, dass ich hier bestimmten buchhalterischen Pflichten natürlich nachkomme. Ich hatte zuletzt gespielt einen Titel, eine Zusammenarbeit zwischen dem Amerikaner Ray Kuda und dem Mali-Blues-Gitarristen Blues-Gott, haben ihn viele genannt, Ali Faka Touré. Eine Zusammenarbeit aus den 90er Jahren aus dem Album Talking Timbuktu, die ich nie vergessen habe. Ali Faka Touré ist bereits vor 8 Jahren leider verstorben. Und auf dem neuen Tina Riven-Album, das in den USA aufgenommen wurde, spielen eine ganze Reihe von Gastmusikern mit. Einen möchte ich stellvertretend erwähnen. Er ist mir in den letzten Monaten, weil ich immer wieder auf ihn zurückgekommen bin, aus völlig unterschiedlichen Gründen, ist er mir erneut ans Herz gewachsen, nachdem ich ihm ja in den 90er Jahren schon mal innerhalb einer Radiosendung begegnen durfte. Matt Sweeney, ehemals von der US-Indie-Band Chavez, und auch davor hat er vieles gemacht, Studiomusiker inzwischen, der auf so vielen guten Platten seine Hände mit im Spiel hat und gewissermaßen heute auch so etwas ist wie die rechte musikalische Gitarrenhand des Überproduzenten Rick Rubin. Okay, genug der vielen Worte. Ich mache weiter mit einem Duo Pillar Point, das im Laufe dieses Monats sein gleichnamiges Album veröffentlichen wird. Dahinter stecken zwei Typen, Charlie Smith und dieser Name mag dem einen oder anderen etwas sagen, Scott Reatherman. Der hat vor gar nicht allzu langer Zeit noch ein großartiges Album als Throw Me the Statue veröffentlicht. Hier jetzt die beiden als Pillar Point. Oh, Ich werf an dieser Stelle hier ganz kurz den Namen in die Runde. Ghost Beach. Sag gleich noch zwei, drei Sätze zu diesem Duo aus Brooklyn. Ghost Beach. Ich sah mich zeitlos free im Space, doch letztendlich war mein Place viel weiter unten als gedacht. Menschen leben, das nur Mauern schafft, doch wenigstens nicht mehr in Einzelheit. Auf der Suche nach Vertrauen sah ich die Angst in unseren Augen und blieb einfach da. I'm one of the he, she is between thunder and bliss. You're one. I see the snake.

Ganz kurzer Break an dieser Stelle. Das ist die kanadische Sam Roberts Band, um eben ihn, Sam Roberts, Low Fantasy, das Album, das in diesem Monat veröffentlicht wird. Den Opener, den ich hier spiele, hatte ich klar besser in Erinnerung, als sich das jetzt hier herausstellt. Aber ich bin offen gestanden ganz froh, dass die Nummer zu Ende ist. Ich nehme noch Bombay Bicycle Club mit ins Boot und danach mache ich hier einen kleinen Break. I will bathe myself, and then I'll wear you for the night. Colors fading, frayed at the sight. Live 4, kleiner Break an dieser Stelle, nachdem wir Musik vom britischen Bombay Bicycle Club gehört haben aus dem neuen Album So Long, See You Tomorrow. Die anstehenden Clubkonzerte der Band in Deutschland sind, soweit ich das gestern Nachmittag richtig erkannt habe, allesamt bereits ausverkauft. Ich mag so Songs, die so ein bisschen hell, tönend, fruchtig, fruity, könnte man vielleicht sagen. Daher kommen so ein paar kräftige Post-Punk-Bässe, haben groovige Drumbeats. So in dieser Linie habe ich mich versucht, ansatzweise zu bewegen. Sam Roberts aus Kanada war mir ein bisschen zu offensichtlich, ein bisschen zu viel smashende Chöre drin, aber sei es drum, jetzt haben wir ihn auch gehört. Dann diese Synthesizer-Euphorie, Pop-Euphorie des Brooklyn-Duos Ghost Beach. Da gab es im letzten Jahr einen unfassbar guten Titel. Ich habe den hier ein-, zweimal gespielt. Ich glaube, der hieß Moon Over Japan. In diesem Jahr nun soll von den beiden ein Album kommen. Ich habe inzwischen 3-4 weitere Titel gehört. Die lassen sich recht gut an. Dann habe ich gespielt einen Titel aus dem neuen Album der, ich nenne sie mal, Berliner Band, obwohl sie ihre Ursprünge in Österreich haben, der Berliner Band Japanik, die über die Zeit gewissermaßen zum Trio geschrumpft ist und jetzt an diesem Wochenende ihr neues Album Libertatia offiziell vorgelegt hat. Libertatia, ihr habt es vielleicht schon gelesen, gehört oder wisst es schon seit gefühlten Ewigkeiten, das soll der Legende nach ein Ort sein auf Madagaskar im Norden, auf dem im 17. Jahrhundert Piraten gewissermaßen angedockt sind, um sich dort eine schöne Restzeit zu machen, nachdem sie also zahlreiche Boote und Schiffe gekapert hatten, tierisch viel Beute gemacht, hatten sie sich dann wohl offensichtlich überlegt, jetzt können wir auch mal langsam sesshaft werden, und dieser Ort Libertatia soll das gewesen sein. Natürlich vermischt sich da Legende mit möglicher Realität, ob es diesen Ort wirklich gab, das lässt sich wissenschaftlich meines Wissens nicht nachweisen, aber überhaupt nehmen Japanik diesen Begriff ja auch eher metaphorisch. Es geht um Freiheit, es geht um Gleichberechtigung und natürlich geht es vor allen Dingen um Zukunft und um Vision. Darum diesen Begriff Libertatia aus tiefster Vergangenheit gewissermaßen in die Zukunft zu beamen. Darf ich mich einfach mal kurz fassen? Ich finde dieses Album ganz großartig. Es ist exakt meine Tasse Tee. Ich habe es schon bei anderer Gelegenheit in dieser Woche gesagt. Es befriedigt meine Bedürfnisse nach Softrock, nach Eleganz und nach einer Eleganz, in deren Ritzen immer auch sich Spott breit macht, natürlich nicht zuletzt durch die Texte so ein gewisses Dandytum. Man muss das also nicht 1:1 als Hochsee-Yacht-Rock nehmen, sondern da sind schon böse Sprachbilder, spöttische Sprachbilder, viele drin enthalten. Aber dafür kennt man auch Japanik. Wenn ich auf diese ganzen Bilder jetzt eingehe, dann würden wir morgen hier noch sitzen. Ich finde das Album toll. Am Mittwoch spielt die Band, ich hatte es gesagt, im Kölner Club Gebäude 9. Haben wir noch was vergessen? Das Äquivalent gewissermaßen, wenn ich das so sagen darf, zu Japanik scheint mir das britische Duo Jungle zu sein, das ich dann unmittelbar danach gespielt habe. Eine großartige Band, die mit mehreren Musikern live auf dem Eurosonic vor Ort war, aber einen dermaßenen Auflauf verursachte, dass ich nun dieses Konzert wirklich nicht gesehen habe. Ich bin da irgendwie aufgehalten worden, ich weiß gar nicht mehr, was es war. Ich glaube, ich habe irgendeine niederländische Rapband vor insgesamt 7 Leuten gesehen. Das kostete dann auch wieder 12 Minuten. Man kann wirklich nicht alles haben. Platoon ist der Titel von Jungle, den ich gespielt habe. So, da möchte ich jetzt weitermachen mit einer meiner Lieblingsbeschäftigungen. Und die besteht darin, Denkmäler vom Sockel zu stürzen. Rebellisch, wie ich mich hier gebärden kann, in tiefster Nacht habe ich natürlich Verbündete im Geiste, die das viel besser können als ich und die ich persönlich hiermit auch offiziell vorschlage als Insassen des Dschungelcamps 2015. Es handelt sich um Susanne Blech, die sich in den kommenden 3 Minuten an dem Heiligtum namens Kraftwerk aber sowas von vergehen werden. Auf Schultern von Rändern werden Thesen zu halten. von der Maschine. 1000 Jahre der Maschine. Der Maschine, der's gefällt. Spiel mir jetzt das Lied von der Maschine. 1000 Jahre der Maschine. Der Maschine, der's gefällt. Ich kauf ein Bild und wiederhole einen Satz, bis er gilt. Denn irgendwann weiß niemand mehr genau, wer damit mal begann. Kauf ein Bild und wiederhole einen Satz, bis er gilt. Denn irgendwann weiß niemand mehr genau, wer damit mal begann. Put you in your place. I'm telling you, destruction isn't fun. You better get out to my face, you little bum. I can't send this, we can't trust this. All because of color, we gotta bust this barrier. It's the fear of two cultures. We say you treat us friendly and you say we act like vultures. We're all the same, don't judge by color. It's just that you're light and we're a lot duller. I do? Well, I guess something's different. You may be better, some things we treat a lot better. So don't knock us or put us down, cause some of the time you make it rule the crowd like sport. I'll make it short. Football, running, any old sport. Test for dancing, who's the best? Vanilla or ever, ice can't test. There is one thing that I'd like to see before I die, and that's a U to the N to the I to the T. Why? Why? It's so easy. All live in one and live in unity. Come on, come on. Unity. Unity. Unity. Unity. Unity. Unity. Unity. Unity. Unity. Call it what you want. Call it what you want. Call it what you want. Call it what you want. Call it what you want. Ganz kurz hier die Dum Dum Girls. Ich mache einen kleinen Break hier. Nachdem wir die Dum Dum Girls gehört haben, eine Frauenband aus Los Angeles, deren Kopf Dee Dee gemeinhin allein im Studio ist und mit Koryphäen wie Richard Gotterer und diesem großartigen Dänen, verdammt, habe ich gerade im Blackout, überlege, Sune Rose Wagner, genau, die jeweiligen Platten zumindest mehrheitlich produziert. Ich glaube, einmal bei einer Gelegenheit war die komplette Band im Spiel. Aber das ist auch nicht so wichtig, weil dieses Album Too True auf Sub Pop erschien. So unheimlich cooler, lasciver Pop, Gothic-Pop, Psych-Pop, call it what you want. Und damit sind wir bei der Nummer, die ich zuvor gespielt habe. Die hieß nämlich genau so, call it what you want. Erschien zu Beginn der 90er Jahre, ein 17-Jähriger, damals 17-Jähriger, veröffentlichte den Track. Matty Hansen hieß er, heißt er, nannte sich Credit to the Nation und stieß mit diesem Track gewissermaßen das berühmte Nirvana-Riff vom Sockel. Entdeckt worden war er, ich habe das nochmal nachgelesen, von der britischen Politband Chumba Wamba. So viel mal zu den gerade gehörten Tracks. Ich habe hier etwas, das kann ich echt wirklich erst nach Mitternacht spielen. Das ist ziemlich böse. Ein Duo aus Berlin, die beiden nennen sich Bass. Dahinter steckt Dub und Beat erfahren Daniel Meteo auf der einen Seite, Tom Thiel auf der anderen Seite und für ihr aktuelles Album Eagles haben sie sich Verstärkung geholt von dem Amerikaner Dabry. Das ist ein Track hier. Wunderbar. In Österreich breitet sich mittlerweile so eine richtig fulminante, gute Beat-Science-Szene aus. Der Impulsgeber des Ganzen mag vermutlich Dorian Concept schon vor einigen Jahren gewesen sein. Mittlerweile sind eine ganze Reihe wirklich origineller, guter Leute dazugekommen, zu denen auch Kid Rim zählt, der auf dem Eurosonic Festival eine Performance hatte, von der viele Leute geschwärmt haben. Jetzt endlich ist es mir gelungen, mal einige Tracks von ihm aufzutreiben, denen in diesem Jahr, was seine Veröffentlichungen betrifft, noch weitere folgen sollen. Ich möchte weitermachen, ich schaue mal auf die Uhr, wir haben noch ein bisschen Zeit, mit der Britin Planning to Rock und Musik aus ihrem neuen Album All Love's Legal. Ich muss ein bisschen schlucken, ein bisschen überlegen, wenn ich sie überhaupt als Britin, als Frau bezeichnen soll, denn sie selber mag es schon seit langer Zeit, seit 10 Jahren lebt sie in Berlin, sich als Wesen zu konstruieren, ihre Identität ständig zu manipulieren, zu wechseln, nicht näher bestimmbar zu machen. Sie möchte pendeln, switchen gewissermaßen zwischen den Geschlechtern Mann, Frau oder diese Zuordnung, diese diese Geschlechtersituation im Grunde komplett auflösen, indem sie zum Beispiel bei Live-Performances mit Lichteffekten so arbeitet, dass man sie gar nicht richtig zuordnen, sprich erkennen kann, oder aber, dass sie Masken trägt, sich mit Theaterknete so bearbeitet, dass ihr regelrecht diabolische Gesichtszüge entstehen, mit Hörnern einem Teufel gleich oder zumindest Beulen. Auch mit solch einem Gesicht habe ich sie gesehen, furchteinflößend, so als wäre sie eine Außerirdische. Also, das betreibt sie seit einigen Jahren und nicht zuletzt, und das wird dann eben auch hörbar. Sie tunt ihre Stimme so runter, dass sie fast beständig klingt wie ein Mann. Das ist auch auf dem neuen Album All Love's Legal der Fall, auf dem sie auch musikalisch übrigens dahergeht und immer versucht, so ein bisschen zu verwischen, so die Rhythmen ungerade zu machen, ein Dazwischen zu inszenieren, um das es ihr gewissermaßen geht. Nicht zuletzt wird das deutlich am Albumtitel All Love's Legal. Alle Formen der Liebe sind erlaubt, egal ob zwischen Schwestern, zwischen homosexuellen Brüdern, zwischen Transen, was weiß ich, Kombinationsmöglichkeiten sind da inzwischen einige gegeben. Einen Titel möchte ich spielen, der zeigt, dass sie sehr Sloganeering-artig vorgeht, mit Slogans eben. Public Love, öffentliche Liebe, fordert sie ein, und sie tut das, indem sie im Grunde nichts weiter macht, als die Buchstaben dieser beiden Worte fortwährend zu vereinzeln, gewissermaßen beide Worte zu buchstabieren. Public Love, hier ist Planning to Rock. We'll be right back. Ladies and Gentlemen, darf ich mich an dieser Stelle hier ganz kurz für deine eure Aufmerksamkeit bedanken, euch eine friedliche, gesunde und richtig gute Woche wünschen. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn wir uns gegebenenfalls am nächsten Sonntag wieder hören würden. Mein Name ist Klaus Vier. Alles Liebe, alles Gute. Ich bin raus. Ciao. Wir hören noch Planning to Rock. Thank you.